Killer Country. Hörspiel von Graham White. Aus dem Englischen von Volker Oldenburg. Ist deine Mutter noch unten, Pete? Ja, aber keine Sorge. Ich fänd's besser, sie wäre weg. Ich weiß, tut mir leid, Carrie. Schon gut. Bei mir zu Hause ist es ja auch nicht besser. Hm. Bleibt es bei heute Abend? Kino? Mhm. Wie heißt der nochmal? Killer Country. Ja, und worum geht es? Keine Ahnung. Warten wir es ab. Na gut. Ich bin nervös, Carrie. Echt? Mhm. Ich auch. Ist es dein erstes Mal? Ja. Deins auch? So halb? Bei mir auch nur so halb. Mhm. Aber das erste Mal richtig. Ja, für mich auch. Aber ich will. Ich auch. Kann man die Tür abschließen? Ja, warte. Wir brauchen eins von den Dingern, Pete. Null Problem, ich hab eins. Gut. Irgendwo. Sag mal, du kennst doch Robert Easter. Was ist mit dem? Weißt du, als er es zum ersten Mal machen wollte, ist er vor den ganzen Abend mit einem übergezogenen Preser durchs Dorf gelaufen. Er hatte es drüber, als er die Hose aufgemacht hat. Echt? Ja. Woher weißt du das? Von Linda. War sie das Mädchen? Mhm. Oh nein, wie furchtbar. Ja. Haben sie es gemacht? Keine Ahnung, sie hat nichts gesagt. Ja, ich hab's gefunden. Sie hat den Fernseher so laut. Ich weiß. Meinst du, sie hat wirklich nichts dagegen, dass ich hier bin? Und wenn schon, mir doch egal. Wenn du meinst. Wollen wir? Was? Na, anfangen. Von mir aus? Du siehst echt gut aus, weißt du? Findest du? Mhm. Danke. Na los, dann komm. Bist du traurig, Carrie? Nein, ich hab nichts. Ich hab dir einen Whisky geholt. Ich wollte ein Bier, Pete. Ich weiß, aber Whisky magst du doch auch. Du kannst einen vertragen, du bist ein bisschen blass. Ich hab aber nichts. Woran denkst du? Ach, ich fand ihn nicht besonders. Wieso nicht? Ich hab mich gegruselt. Das solltest du auch, es war ein Horrorfilm. Ja, stimmt. Was machen wir jetzt? Warten. Wie lange? Der Bus kommt um halb. Ich habe tierischen Hunger, Pete. Wir haben kein Geld mehr. Nicht mal für Chips oder so? Nein, leider. Willst du eine Zigarette? Nein. Davon geht der Hunger weg. Hier. Na gut. Ich verstehe einfach nicht, was die Leute an solchen Filmen gut finden. Das war doch gar nichts. Ich habe schon viel schrecklichere gesehen. Echt? Ja, massenweise. Also ich nicht. Ich kenne viele schreckliche Filme und schreckliche Bücher. Mein Bruder hat eins mit Autopsiefotos. Ich will's nicht wissen, Pete. Ich fand diesen schon schlimm genug. Stehst du überhaupt auf Filme? Was meinst du? Naja, ob es sonst Filme gibt, auf die du stehst. Ja. Was denn so? Alles Mögliche. Zum Beispiel? Früher habe ich mir gerne alte Schwarz-Weiß-Filme angeguckt. Was denn für welche? Weiß nicht. Ich habe sie mir einfach angeguckt, wenn sie im Fernsehen kamen. Die 39 Stufen? Der Malteser Falke? Ich weiß nicht mehr. Ich habe geguckt, was gerade kam. Das ist wie nur Bücher mit grünem Umschlag lesen. Stimmt doch gar nicht. Logisch. Red doch keinen Müll. Vielleicht hätten wir lieber zum Bowlen gehen sollen. Nein, ich bin froh, dass wir ihn gesehen haben. Ich habe eben gedacht, der Film würde dir gefallen. Manche Stellen fand ich auch ganz gut. Welche denn? Keine Ahnung. Manche Sachen waren ziemlich schräg. Dass die beiden Inzuchtkinder waren, das war super. Na, ich habe einfach nicht kapiert, warum sie es gemacht haben, Pete. Das Morden? Ja. Na, aus Spaß. Aber das ist doch bescheuert. Wieso? Man bringt niemanden nur so zum Spaß um. Ich würde es tun. Ich würde mich mit meiner Uzi mitten in die Einkaufsstraße stellen. Im Ernst? Ja. Und wer wäre als Erster dran? Du hast die freie Auswahl. Es gibt genug Arschlöcher. Sowas denkst du? Na klar. Das ist für euch, ihr dreckigen Provinzratten. Ihr habt lange genug auf mir rumgetrampelt. Weißt du, der Film spielt zwar im tiefsten Amerika, aber bei uns im Exmo ist es genauso. Alle haben sie vorstehende Zähne von der Inzucht. Also so schlimm ist es nicht, Pete. Und ob, sie glotzen dich an und möchten dich am liebsten abstechen. Hier in Excomb? Ja. Weißt du, was ich hier am ätzendsten finde? Du kannst dich nicht ändern. Du wirst deine Vergangenheit nie los. Willst du das denn? Nein, das ist mir Schnuppe. Ich tue sowieso, was mir Spaß macht. Deswegen bin ich von der Schule geflogen, klar? Aber warum willst du dich dann rächen? Das sage ich doch gar nicht. Ich kann bloß jeden verstehen, der es will. Ich muss es mir gefallen lassen, dass die Leute über mich reden. Ständig tuscheln sie hinter meinem Rücken. Alle hassen meine Familie. Also jetzt übertreibst du aber. Tu ich nicht. Ich kann verstehen, wenn da einer ausrastet und es mit allen aufnimmt. Jeder würde das tun, wenn er nur könnte. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Jeder will das in seinem tiefsten Inneren. Das glaube ich nicht, Pete. Nein? Nein. Hast du schon mal jemanden gehasst? Nein. Noch nie? Ein- oder zweimal vielleicht. Es gibt Leute, die ich nicht leiden kann, aber ich weiß nicht, ob ich sie hasse. Leute aus dem Dorf? Ja. Na schön. Hat dich schon mal wer verletzt? Ich meine, so, dass du dich rächen wolltest? Ja. Wer? Als ich 12 war, gab es 2 Mädchen, die total gemein zu mir waren. Meine Mutter hatte uns gerade verlassen. Sie wollten einfach nicht aufhören. Sie sagten, sie wäre wegen mir gegangen. Ich habe sie gehasst. Sie haben mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich hätte mich gerne an ihnen gerecht. Genau das habe ich gemeint. Aber ich hatte auch Mitleid mit ihnen, weißt du, weil sie es irgendwie nicht besser wussten. Ich hätte ihnen nie etwas Böses angetan. Aber du wolltest ihnen wehtun? Ja, der einen, der wollte ich wirklich wehtun. Ich hasse sie immer noch. Wer ist es? Das verrate ich nicht. Das tut doch keinem was. Ich sag's trotzdem nicht. Was würdest du denn mit ihr machen, wenn du könntest? Du brauchst nicht zu sagen, wer es ist. Nichts. Jetzt nicht mehr. Es ist zu lange her. Naja, wie du meinst. Tut mir leid, wenn ich dich enttäusche. Ich bin nicht enttäuscht. Ich würde nie rumlaufen und Leute erstechen oder abknallen. Das habe ich auch nicht behauptet. Dann ist ja gut. Ich bin nicht besessen. Wie du. Besessen? Ja. Ich bin nicht besessen. Du redest die ganze Zeit davon. Ich bin nicht besessen. Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Ich bin auch nicht eingeschnappt. Wo bleibt denn der Bus? Ich habe Dad gesagt, ich würde vor ihm zu Hause sein. Kriegst du Ärger, wenn du später kommst? Er macht sich Sorgen. Ja, soll er sich doch Sorgen machen? Nein. Du, ich wollte nicht, dass der Abend beschissen wird. Ich auch nicht. Mir hat's gefallen, okay? Super. Wirklich. Und heute Nachmittag auch. Schön. Machen wir das bald wieder? Wäre schon möglich. Ich hätte Lust. Wir verstehen uns gut, Pete. Ja. Findest du nicht? Ich finde, wir sind die Größten. Was meinst du? Wir sind wie Cousin Carter und die süße Shirley May im Film. Du und ich gegen den Rest der Welt. Einverstanden. Aber ohne die Morde. Du bist echt spitze, weißt du das? Herrlich? Ja. Guck mal, da will noch einer nach Excomb. Oh nein, nicht der. Was ist denn mit ihm? Bei dem kriege ich das kalte Kotzen. Oh nein, er kommt zu uns rüber. Hi. Hi, Murph. Hi. Hi, Carrie. Hallo, Murph. Wart ihr im Kino? Ja. Ja, was war's denn? So eine Art Horrorfilm. Killer Country. Mhm. Arbeitest du noch in der Werkstatt, Pete? Ja. Und du, Carrie? Und was machst du so? Nichts. Tja, genau wie ich. Du bist wohl auch auf Jobsuche. 14 Jahre bin ich jetzt aus der Schule raus. Verdammt lange Zeit, was? Ja, sieht so aus. Aber dein Vater ist doch noch ein Plum. Nein, das Hillside hat ihn abgeworben. Ach, Donna? Ja. Und was sagst du dazu? Nichts. Dein Vater spielt dort Klavier? Ja. Keine Ahnung, warum sie ihn genommen hat. Er spielt total beschissen. Er kann nur 6 Lieder und die sind alle gleich. Das mögen die Tatterkreise gern. Ja, von denen hat er nichts zu befürchten. Na, wer sagt's denn? Mal gucken, ob wir noch einen Sitzplatz kriegen. Das ist der letzte für heute. Piet, warte mal kurz. Was ist? Ich will nicht in seiner Nähe sitzen. Wieso nicht? Der Typ ist mir unheimlich. Hey, Murph ist schon in Ordnung. Ich glaube, er tickt nicht richtig. Bild dir nichts ein. Ich bilde mir nichts ein. Er ist bloß ein Angeber. Du weißt, dass es jetzt im Dorf die Runde macht. Was denn? Na, das mit uns. Na und? Von mir aus kann es jeder wissen. Außer deinem Vater vielleicht. Er weiß es schon. Aber er mag mich nicht, stimmt's? Er kennt dich überhaupt nicht, Pete. Außerdem hat er genug eigene Probleme. Wenn er ein bisschen, naja, abweisend ist, liegt das nur an seiner Angst vor Menschen. Ist mir sowieso egal. Bestimmt. Und dann ist er nicht der Erste, den du an die Wand nagelst. Warum sollte ich? Weil du von der Schule geflogen bist. Dafür kann er nichts. Er hat bloß da gearbeitet. Komm, wir suchen uns einen Sitzplatz. Na gut, aber ich will nicht bei Murph sitzen. Los, Carrie, wir verpassen den Bus deinetwegen. Ich fand es mega cool, als sie es machen, während er fährt. Ja, fand ich irgendwie auch. Es gibt da etwas, was wir tun könnten, Shirley May. Was? Du musst jetzt "Und das wäre Karl" sagen. Und das wäre Karl? Eine winzige Kleinigkeit. Was kommt danach? Na dann los. Na dann los. Okay, du hast es gesagt. Nein, das geht jetzt nicht. Ich muss nach Hause, Pete. Darf ich mitkommen? Nein. Ich könnte mich verstecken, bis er im Bett ist. Das geht nicht. Er wacht bei jedem Mucks auf. Ich könnte dich noch nach Hause bringen. Nein, danke, Pete. Du hast es sowieso viel weiter. Aber ich habe auch viel Kraft. Ich weiß. Er hatte heute Abend Besuch. Oh. Ich muss auf ihn aufpassen. Na gut. Dann sehen wir uns morgen. Komm doch so gegen 4. Ja, mach ich. Dann kriege ich raus, wen du hast. Nie im Leben. Und ob. Sieh mir nach, bis ich die Straße runter bin, falls böse Monster unterwegs sind. Wenn du willst. Nicht weggucken. Nein. Nicht weggucken. Ich gucke doch. Bis morgen. Nacht. Dad? Dad? Carrie, hallo. Was siehst du dir an? Nichts. Ein Film. Lass das Licht aus. Warum? Warte. Einen Moment. Was machst du, Dad? So. Jetzt kannst du anmachen. Wo ist deine Bekannte? Es hat nicht geklappt. Hattet ihr wenigstens einen schönen Abend? Ja, wir haben einen Horrorfilm gesehen, Killer Country. Aha. Worum ging's? Um einen Mann und seine Cousine, die die Sau rauslassen. Das klingt ja reizend. Ihr versteht euch wohl gut. Ja. Ich fand den Jungen immer eigenartig. Weshalb? Er ist ein bisschen wild. Das warst du früher auch, Dad. Ich weiß. Aber nur für 2 Wochen, oder? Halt die Klappe, Carrie. Pete ist überhaupt nicht eigenartig. Er ist ganz normal. Die Leute meinen, er könnte leicht auf die schiefe Bahn geraten. Das sag ich ihm. Tu das nicht. Er hält mich bestimmt sowieso für ein Ungeheuer. Er sieht das ganz cool. Was? Dass du an derselben Schule warst. Du hattest doch nichts damit zu tun, oder? Ich hab damals ein paar ziemlich vernichtende Beurteilungen geschrieben. Er gibt dir keine Schuld. Er sagt, er bereut es sowieso nicht, dass er geflogen ist. Den Williams möchte ich sehen, der irgendwas bereut. Für seine Familie kann er schließlich nichts. Er könnte sich von ihr distanzieren. Sei nicht so blöd. Bin ich das? Ja. Außerdem tut er das schon. Wie denn? Zum Beispiel trifft er sich mit mir. Bin sicher, du findest eines Tages was Besseres. Wie meinst du das? Du wirst einen besseren finden, wenn du erstmal studierst. Du stehst in der Blüte deiner Jugend. Ich studiere nicht. Doch, das wirst du. Wir regeln das nächste Woche. Wir gehen in die Bücherei. Wozu? Wir suchen dir ein Studienfach. Da kannst du allein hingehen. Und Piet ist der wichtigste Mensch für mich. Der wichtigste? Einer der wichtigsten. Und was macht er mit seinem Leben? Genau dasselbe wie alle anderen. Er lebt. Er mag ein netter Junge sein, aber er hat kein Verantwortungsgefühl, Carrie. Das hat er wohl. Wenn du es sagst. Er gibt nur nichts darauf, was die anderen denken. Und ich auch nicht. Wir wollen wir selbst sein. Was soll das heißen, Carrie? Was es heißt. Wir wollen wir selbst sein und tun, was uns Spaß macht. Du bist ein Hippie, Mädchen. Ich bin kein Hippie. Ja, Hauptsache, du tust nichts, was du später bereust. Wie du mit deinen Frauen. Ich hab nichts zu bereuen. Was ist denn passiert? Ach, wir haben uns nicht verstanden. Wie war sie so? Eine Halbspanierin. Luisa. Sie wohnt in Plymouth und arbeitet im Buchhandel. 1,80 groß. Wirklich, eine bemerkenswerte Frau. Sehr attraktiv. Witzig, vermögend. Keine Kinder. BMW Cabrio, Yacht, Flugzeug, Eigentumswohnung in Florida, eine Hacienda in Andalusien. Dad? Was? Wie war sie? Nichts von all dem. Spielt sowieso keine Rolle. Wieso denn? Das ist immer dasselbe. Keine will mit einem Spinner ausgehen. Sagst du es ihnen etwa? Meistens kommen sie von allein drauf. Du bist kein Spinner, Dad, du bist Lehrer. Ich bekomme eine Invalidenrente. Na und? Die Leute möchten wissen, womit sich deine Kasse füllt. Das ist doch total egal. Wie gesagt, keine will einen Spinner. Deine Mutter ist der beste Beweis. Komm, drück mich mal. Nein. Na los. Ich brauche nach dem seelischen Schock von heute Abend ein bisschen körperliche Zuwendung. Du bist besoffen, Dad. Ach, du auch. Erzähl mir, wie sie war. Nicht mein Typ. Eigentlich haben wir uns nur Blicke zugeworfen. Auf dem Parkplatz. Naja, genau genommen hat sie mir Blicke zugeworfen. Sie war genau so angezogen, wie sie es beschrieben hatte. Igitt. Was hatte sie denn an? Ein Overall mit Schal. Einen Hut mit breiter Krempe und eine Sonnenbrille. Vergnügungssüchtig stand in der Anzeige. Genau so sah sie aus. Welche Farbe hatte denn der Overall? Kanariengelb. Kanariengelb? Vielleicht auch Zitronengelb. Oder Senfgelb. Safrangelb. Bananengelb. Schlüsselblumengelb. Du warst wohl nicht ihr Typ. Nein. Du weißt gar nicht, was für eine Qual es ist, alt und allein zu sein. Und besoffen. Du kleines Biest. Na, wenigstens du wirkst glücklich. Das bin ich auch. Das freut mich. Ich habe heute Abend Murph Chapel getroffen. Und? Ich glaube, er mag mich nicht. Was hat er gesagt? Nicht viel. Er war ein bisschen komisch. Hör bloß nicht auf ihn. Er hatte schon immer was gegen mich. Ich weiß. Wahrscheinlich lässt das jetzt an dir aus. Was hat er denn gegen dich? Er hat mal was für mich erledigt und ich habe nicht bezahlt. Warum nicht? Er hat Scheiße abgeliefert. Ich dachte, du findest ihn primitiv. Ist er auch. Du bist super eingebildet, Dad. Er ist wirklich primitiv. Abschaum ist er. Du müsstest dich mal hören. Ich habe keine Zeit für nichts, Tour. Ich weiß. Außer für meine entzückende Tochter. Du magst deine Arbeit nicht, oder? Ich bin finanziell nicht auf sie angewiesen. Ach, halte dich einfach von den Murph Chapels dieser Welt fern. Keine Bange, das tue ich schon. Er bildet sich ein, dass die Frauen auf ihn stehen. Er ist ein bisschen zu alt für mich, Dad. Ja. Na, was soll's. Ich gehe ins Bett. Schlaf gut. Hey, warte mal. Dad? Ja? Was hast du dir angesehen, als ich reinkam? Wieso? Ach, ich dachte, ich bleib noch auf und guck ein bisschen. Och, das war bloß ein alter Kriegsfilm. Der liegt irgendwo da unten, falls du ihn dir ansehen möchtest. Nein. Na, ich kannte ihn schon. Das war die Krönung eines vergeudeten Abends. Nacht. Was ist das, Pete? Eine Zeitschrift. Da geht es nur um Morde. Na und? Ist doch bloß zum Zeitvertreib. Im Fernsehen machen sie Werbung dafür. Oh, dann ist es in Ordnung. Eben. Wir kriegen sie einmal im Monat. Wer ist wir? Meine Mutter kriegt sie. Hast du drin gelesen? Ja. Da hast du's. Aber ich habe sie nicht gekauft. Hat sie dir gefallen? Nein. Sei ehrlich. Ich bin ehrlich. Da steht richtig abartiges Zeug drin. Gib mal her. Hier, lies vor. Zwei Menschen saßen in der Dämmerung am Flussufer und hielten einander eng umschlungen. Zuerst wollte Mr. Harvick umkehren, denn er wollte die beiden Turteltauben nicht in Verlegenheit bringen. Als aber seine Promenadenmischung auf das Liebespaar zulief, erkannte er seinen grausigen Irrtum. Was er vor sich sah, war nicht das Bild inniger Liebe, sondern die kalte Fratze des Todes. Jemand hatte Grisha Ptaceks Hände an den Gelenken abgetrennt und ihrem geliebten Pavel um den Hals gehängt. Er war ausgeweidet worden. Ich kann das nicht vorlesen. Lies doch weiter. Nein. Was ist? Ich glaube, ich spinne. Ist das nicht super? Wie kann ein Mensch nur sowas tun? Keine Ahnung. Das ist ekelhaft. Total abartig, was? Sowas liest deine Mutter? Sie kauft die Zeitschrift. Das ist ein super Artikel. Der Typ hatte vorher schon 4 andere Paare gekillt. Er hat sie alle zusammengebunden und ihnen Körperteile abgeschnitten. Die Polizei hat sie später bei ihm zu Hause gefunden. Das ist mir zu viel. Ohren und Füße und so. Pete! Das ist eine wahre Geschichte, Carrie. Alles pure Fakten. Menschen tun sowas. Es steckt in jedem von uns. Nur die einen lassen es raus und die anderen nicht. Du warst auch ganz heiß drauf. Also spiel jetzt nicht die Brave, die alles völlig kalt lässt, klar? Ist ja gut. Sei doch nicht gleich sauer. Was ist denn los mit dir? Sie haben mich rausgeschmissen. Echt? Ich hab's dir doch gleich gesagt. Weswegen? Unbefriedigende Leistung. Wieso das denn? Ach, da gibt's eine Menge Gründe. Aber das kratzt mich kaum. Sie hatten mich auf dem Kieker, seit ich dort angefangen habe. Ach, das ist total ätzend, Pete. Ach, was. Ich scheiß drauf. Ich fand den Job sowieso blöd und ich wusste gleich, dass er mich feuern würde. Allerdings bin ich jetzt pleite. Willkommen im Club. Ich hab noch meinen letzten Wochenlohn und das war's. Was hast du jetzt vor? Ich bleib erstmal zu Hause und such mir was Neues. Meine Zeugnisse sind nicht gerade überwältigend und gespart habe ich auch nichts. Aber wir können ein paar Mal schön ausgehen. Findest du, ich sollte mir einen Job suchen? Du gehst zur Uni, Wissen fressen. Soll ich wirklich? Du hast es selbst gesagt. Ach, ich ändere ständig meine Meinung. Aber du hast noch genügend Zeit. Wenigstens hast du einen Abschluss. Ich sag dir was. Morgen Abend, da gehen wir aus. Wir hören uns deinen Vater an. Ich will Pluspunkte bei ihm sammeln. Nein. Wieso nicht? Ich will nicht. Es wäre aber wichtig, taktisch gesehen. Ich mag da nicht hingehen, Pete. Willst du nicht, dass dein Vater uns zusammen sieht? Das ist es nicht. Ja, was dann? Donner. Was ist mit Donner? Sie ist das Mädchen, von dem ich dir erzählt habe. Ach. Dann ist Donner deine kleine Rachefantasie? Nein, so wichtig ist die Sache nicht, Pete. Nee, es ist nicht so wichtig, aber du gehst ihr trotzdem aus dem Weg. Ich lege bloß keinen Wert drauf, sie zu treffen. Donna Holt. Wow. Was? Ja, darauf wäre ich nie gekommen. Sie ist bestimmt ganz schön eingebildet. Ja, aber früher war sie noch schlimmer. Sie war ein richtig gemeines Miststück. Murph weiß es, oder? Ja. Woher? Wir haben uns vor Jahren mal geprügelt. Er hat uns getrennt. Das reicht nicht aus. Das ist kein Grund, um wegzubleiben. Wie meinst du das? Du musst du selbst sein und deine Probleme in Angriff nehmen. Behaupte dich gegen sie. Ich kann sie nicht ausstehen, Pete. Ich will da nicht hingehen und mich von oben herab behandeln lassen. Ich meine, Dad gibt dort schon den Affen. Sie hält sich für was Besseres. Und sie war total fies zu mir. Wir gehen morgen hin. Wieso? Um deinen Vater zu sehen. Und sie? Das ist mir peinlich, Pete. Ich will sie nicht sehen. Aber bestimmt würdest du gerne zusehen, wie sie sich windet. Wie meinst du das? Du möchtest sehen, wie sie den Schwanz einklemmt. Das würde dir Spaß machen. Vielleicht. Gut, dann räche dich an ihr. Wie denn? Keine Ahnung. Versetz ihr den Schock ihres Lebens. Und womit? Egal. Hauptsache, du bringst sie zum Ausflippen. Da gibt's viele Möglichkeiten. Wieso sollte ich das tun? Hattest du früher Angst vor ihr? Ja. Dann jag ihr auch Angst ein. Wir versetzen ihr einen mordsmäßigen Schreck. Das wird lustig. Du hast was gegen sie und ich will nicht länger zusehen, wie andere uns eins überbraten. Komm, das wird lustig. Aber wie machen wir es? Mir fällt schon was ein. Das bestätigt mal wieder meine Theorie, weißt du? Das, was im Film passiert, ist auch in dir. Ich bin froh, wenn ich sie nicht sehe. Ich habe da schon so eine Idee, Shirley May. Ich will ihr nicht wehtun. Nein, natürlich nicht. Was dann? Egal. Überlass alles mir. Diese Spießertussi dreht bei der kleinsten Sache durch. Aber mein Vater arbeitet dort, Pete. Na und? Wir müssen aufpassen. Er hat überhaupt nichts damit zu tun. Niemand wird ihn verdächtigen. Ey, du hast dich richtig schick gemacht. Ja. Kommst du wegen Colin? Benji, oh komm zu Frauchen, mein Benji. Platz? Platz? Bist du allein, Carrie? Ich bin verabredet. Oh, mit wem? Einem Freund. Pete Williams, nicht? Ja. Bist du jetzt die Chefin? Nein, ich leite die Bar. Wieso? Jeff mag mich. Jeff? Der Brauereivertreter. Und du? Bist jetzt fest mit Pete zusammen? Wir sind nur befreundet, Donna. Das sagen sie alle. Es stimmt aber. Na dann. Warum sagst du das so? Jungs wollen mehr als bloße Freundschaft, Carrie. Möchtest du was trinken? Soll das heißen, du hast den großen Durchblick hier? Ja, vielleicht. Manche werden eben früher erwachsen. Meinst du? Ja. Über Pete weiß sowieso jeder Bescheid. Wie Bescheid? Er reißt sich nicht gerade im Bein aus, um voranzukommen. Findest du? Ja. Dein Vater ist sehr gut fürs Geschäft. Warum hast du das über Pete gesagt? Ach, ich hab bloß an die Schulzeit gedacht und damals war er ein schräger Typ. Da kommt dein Vater. Hallo, mein Liebling. Was für eine nette Überraschung. Möchtest du was trinken? Ja, ein Bier. Pete wollte dich spielen hören. Ah, und wo ist er? Auf dem Weg. Ein Grund mehr zum Feiern. Prost. Ja. Wie hieß das letzte, Colin? Misty. Das ist mein absolutes Lieblingslied von dir. Ich hab's nicht selbst geschrieben. Das weiß ich doch, Dummerchen. Ich mag es trotzdem. Dank dir, Donna. Na, mit unseren beiden Hübschen ist es wohl was Ernsteres. Wir sind bloß Freunde. Ja. Das habe ich meinem Vater damals auch erzählt. Boah, wie hieß sie? Sally Collins. Ah. War das, bevor du Mom kennengelernt hast? Ja. Als du noch der wilde Szene-Typ warst, ja? Ja, richtig, Gary. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Du warst aber nie so richtig cool drauf, oder? Ja, zu freundlich von dir. Nein, ich war ein Mod, wie er im Buche steht. Ich hatte den richtigen Roller, die passenden Spiegel und die richtige Einstellung. Aber nur 2 Wochen und Drogen hast du auch keine genommen. Glaub nicht alles, was ich dir als Kind erzählt habe. Heute sind Drogen doch wie Schokoriegel. Jeder, der was auf sich hält, nimmt welche. Nein, nicht jeder hat Lust drauf. Nein. Oh, entschuldigt mich. Da kommt ja unser Mann des Tages. Carrie? Hi. Hallo. Hallo. Alles klar? Ja. Du kennst Peter doch, nicht, Dad? Ja. Bin ich zu spät? Nein, ich bin auch gerade gekommen. Spielen Sie heute Abend, Mr. Connor? Ja, irgendwelche Wünsche? Du spielst doch immer das Gleiche, Dad. Ich lerne noch dazu. Kennen Sie Wonderwall, Mr. Connor? Wonderwall? Ja, von Oasis. Ich kenne Midnight at the Oasis. Das geht auch, Dad. Spiel es für uns. Na gut. Schön, dich zu sehen, Pete. Das war eine Scheißidee, Pete. Wieso? Es ist peinlich. Mir ist kein anderer Song eingefallen, den er kennen könnte. Das Ganze ist peinlich. Wir sind aus einem bestimmten Grund hier, Carrie. Noch einmal einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das nächste Lied möchte ich meiner Tochter mitbringen. Oh Gott. Lächle einfach. Ich kann nicht. Na, mach schon, ich lächle auch. Hey, alles Paletti, ihr alten Säcke. Komm, wir hauen ab. Wir haben etwas zu erledigen. Ist sie in der Nähe? Ja. Wo? Ich glaube, sie ist hinten. Hast du mit ihr gesprochen? Ja, sie ist genau wie früher. Es ist alles geregelt. Was denn? Wart's ab. Sag's mir, Pete. Nein, nicht hier. Dann flüstere es mir ins Ohr. Guck doch mal in meine Manteltasche. Ein Marmeladenglas? Ja. Was ist da drin? Ein todsicherer Horrortrip. Peter, hallo. Alles klar, Donna? Ja. Was kann ich hier bringen, Peter? Ein Bier, bitte. Viel los heute Abend, was, Donna? Wir haben eine Busgesellschaft. Carolines Vater erobert ihre Herzen im Sturm. Er ist eben gut, oder, Carrie? Kann sein. Bitteschön. Geht aufs Haus. Danke, Donna. Keine Ursache. Wir sind doch alte Freunde. Schleimige Kuh. Sie war doch ganz nett. Caroline? Sie hat ein Bier springen lassen. Und was hat sie damit gemeint? Womit? Mit alte Freunde. Wir kennen uns noch aus der Schule. Ist das alles? Ja. Hast du sie gemocht? Das ist doch total unwichtig. Ich will es dir nicht raten. In der vierten hätte ich vielleicht mit ihr geknutscht. Hey, ist doch egal. Wir machen es trotzdem, okay? Jetzt gleich. Gut. Das sind Köder aus Jack Marshalls Box. Köder? Mhm. Maden, Carrie. Hunderte. Warte hier. Ich suche ihre Handtasche und stecke sie rein. Du musst sie ablenken. Ich glaube, ich bin im Film. Gut, was? Pass auf. Beeil dich. Oh nein, sie kommt. Oh Gott. Donna? Ja, Carrie? Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du Dad mit dem Job geholfen hast. Ich habe ihm nicht geholfen. Er hilft mir. Ja, kann sein. Aber es ist schön, dass wir jetzt Freundinnen sind. Ja, schön ist das. Ich bin froh darüber. Wirklich? Ja. Ach, das ist nett von dir, Carrie. Ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt gut verstehen. Ich mich auch. Es ändert sich eben so manches. Ja, super. Ja. Echt wahr. Da, guck mal. Was ist? Eben ist eine Frau in die Halle gegangen. Sie sah irgendwie elend aus. Sie kippt gleich um, glaube ich. Ein Gast? Ja, sie sah wie einer aus. Oh. Warte, geh nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Ja, bis gleich. Pete. Pete. Alles in Ordnung. Hast du es gemacht? Ja, wo ist sie? Ich habe sie in die Halle geschickt. Gut, dann lass uns gehen. Nein, ich will hier bleiben und zugucken. Heute nicht, Carrie. Deswegen bin ich hergekommen. Nein. Los, wink deinem Vater nochmal zu. Sie möchte sich noch ein bisschen mit mir unterhalten. Sie wird schon Verständnis haben. Sie hält uns für ein frisch verliebtes Traumpaar. Komm. Eigentlich interessiert mich das nicht so, Dad. Bisher hast du was anderes behauptet. Wollten wir nicht einkaufen? Dazu hätte ich jetzt mehr Lust. Ach, sieh mal. Meeresbiologie gibt es fast überall. Portsmouth, Plymouth, Cardiff. Für alles keine Weltreise von hier. Southampton. Ich habe kein Abi. Ach, dann machst du es nach. Wir gehen zu Mrs. Travis und besprechen es mit ihr. Ich habe meine Meinung geändert, Dad. Du musst an später denken, Carrie. Du brauchst ein Ziel. Selbst wenn du es nicht bis zum Ende verfolgst. Als ich damals tauchen war, dachte ich, Meeresbiologie sei das Richtige. Das ist es auch jetzt noch. Nein, Dad, leg das Buch weg. Es ist nicht das Richtige für mich. Es bringt mir nichts, in diese Bücher zu gucken, wenn ich nicht mal zur Schule gehe. Oder aufs College. Vergiss nicht, du könntest immer noch die Abschlussklasse nachholen. Aber das will ich auch nicht. Was willst du dann, Carrie? Ich weiß nicht. Ich will arbeiten. Ich will Geld verdienen. Das ist doch prima, endlich ein Ziel. Na, dann komm, hier verschwenden wir bloß unsere Zeit. Aber nicht gleich aufs Arbeitsamt. Nein, aber ich werde dich daran erinnern, wofür du dich entschieden hast. Ich möchte mein Leben im Griff haben, so wie Donna. Donna hat sich bestens eingerichtet. Ja. Sie ist tüchtig, sie ist vernünftig und kontaktfreudig und sie weiß, was sie will. Sie ist trotzdem eine blöde Zicke. Wenn du das sagst. Sie war gestern Abend total von oben herab. Zu wem? Zu allen. Dich behandelt sie auch von oben herab. Nein, das tut sie nicht. Tut sie wohl. Du bist ihr kleiner Schoßhund. Den hat sie schon. Benji? Ja. Außerdem hat sie einen verantwortungsvollen Job. Aber das Hotel ist ein Saustall. Das ist nicht wahr. Es soll dort Ratten geben. Ich habe noch keine gesehen. Ich habe es aber gehört. Allerdings hat sie gestern Abend einen Haufen Maden gefunden. Sag mal, wie nennt man das eigentlich? Einen Madenschwarm? Ein Gelege? Ich weiß nicht, Dad. Jedenfalls lagen sie in ihrer Tasche und krochen zwischen den Sachen herum, die sie zum Wechseln dabei hatte. Ja, das hat sie auch gesagt, nur ein bisschen drastischer. Ich sage doch, es ist ein Saustall. Jemand muss sie von draußen mit reingebracht haben. Wie denn? Im Essen vielleicht? Und wie hat sie darauf reagiert? Na, sie ist schreiend nach draußen gerannt. Sie war ganz schön mit den Nerven fertig. Mir blutet das Herz. Ach komm, diesen Hohn hat sie nicht verdient, Carrie. Sie ist ein nettes Mädchen. Ich wäre trotzdem zu gern dabei gewesen. Sei nicht so schadenfroh. Du hättest lieber sie als Tochter, stimmt's? Sei nicht albern. Komm, lass uns nach Hause fahren. Danke, hab noch was vor. Ich wollte ihre Reaktion sehen. Wir brauchen etwas, wo wir zugucken können. Wir müssen vorsichtig sein. Aber ich will, dass es schön ist. Du hast gesagt, es würde schön für mich sein. Bisher war es das nicht. Dein Vater weiß, dass du sie nicht leiden kannst. Ja, aber er würde mich nie verdächtigen. Er glaubt, ich bin genauso harmlos wie er. Ist er das denn? Ja, er ist ein weinerlicher Trottel. Ja, ich wette, er hat seine kleinen Geheimnisse. Und ob er die hat. Was denn für welche? Ich glaube, ich habe ihn neulich Abend erwischt, wie er sich ein schweinisches Video angeguckt hat. Colin? Ja, ich kann es nicht finden, aber ich bin mir ganz sicher. Diese heiße Spur müssen wir weiterverfolgen. Und dann trifft er sich ständig mit diesen einsamen Herzen. Ich glaube, nicht alle sind wirklich einsam. Wie meinst du das? Ich glaube, ein paar von denen muss er bezahlen. Noten? Ja. Er will immer, dass ich weggehe, wenn eine zu Besuch kommt. Entweder ich muss woanders schlafen oder er bleibt über Nacht weg. Er braucht eben was zum Vögeln. Als wenn er das nicht gehabt hätte. Er hat alles hingeschmissen, oder? Ja. Was hat ihn dazu gebracht? Meine Mutter. Und die Arbeit, er konnte sie nicht ausstehen. Als er das erste Mal in der Klinik war, kam raus, dass er überhaupt nichts getan hatte. Überall türmten sich die Stapel. Die arme Sau. Wie ist er in der Klinik gelandet? Er ist nach Bristol gefahren und hat sich auf die Clifton Bridge gestellt. Eigentlich wollte er runterspringen, aber als er oben stand, blies der Wind ihm das Hemd auf wie einen Ballon. Das fand er so komisch, dass er zu lachen anfing und es sich anders überlegte. Auf einmal fand er alles nur noch komisch. Dann fuhr er zurück nach Hause. Man hätte dabei sein müssen. Aber er kam trotzdem in die Klinik. Ja, er war total weggetreten. Manchmal fällt er noch in sein altes Loch. Mom hat ihn abgeschrieben. Uns beide. Manchmal wünsche ich mir, meine hätte mich auch abgeschrieben. Jetzt ist er glücklich. Er liest viel und spielt Klavier. Ja, er tut, wozu er Lust hat. Ja. Ich hätte auf eine Menge Sachen Lust. Eine Band zum Beispiel. Du spielst doch gar nicht. Ich spiele Gitarre. Zwei Akkorde. Ja. Ja. Oder einen Job. Du willst gar nicht arbeiten. Doch, aber nicht hier. Ich könnte auch studieren und Filme machen. Die würden dich gar nicht lassen. Er drängt mich nur, weil er meint, Donna hat ihr Leben im Griff. Ja, dazu sind Väter da. Das meinst du nicht im Ernst. Meiner interessiert sich nie für was. Wenigstens lässt er dich in Ruhe. Aber ich hätte gerne ein Ziel. Ich will kein armer Depp aus der Provinz sein. Das bist du auch nicht. Ich komme mir aber so vor wie ein Idiot, der für Geld was Irres anstellt. Du bist kein Idiot. Und Geld kriegst du auch keins. Ja, allerdings. Außerdem war alles deine Idee. Ja, vielleicht. Aber es hat nicht gereicht. Du willst mehr? Ja, ich glaube schon. Was schlägst du vor? Für die Vorschläge bist du zuständig. Wer sagt das? Die süße Shirley May. Und was gibt mir die süße Shirley May dafür? Was macht sie denn immer so gern mit Cousin Carl? Ich glaube, sie treibt's gern richtig versaut. Genau. Dann komm, du scharfe Braut. Hier bin ich. Ich habe alles geplant. Was? Unser nächstes Spiel. Was denn für eins? Plan B. Plan Benji. Wir schnappen uns den kleinen Mischlingsköter. Wir gucken uns einen Abend aus und warten, bis sie ihn rauslässt. Dann legen wir einen Köder aus und fangen ihn. Und wenn sie nach ihm sucht, sitzt er... Warte. Hier drin. Wo hast du die her? Dad fängt hinter dem Haus Kaninchen. Es ist verboten, aber er tut's trotzdem. Dann habe ich jetzt was gegen ihn in der Hand. Das würde dir nichts nützen. Sieh dir das an, ein richtiges Killerinstrument. Er könnte tagelang festsitzen. Da, so macht man sie auf und so und schnappt sie zu. Gefangen. Wo stellen wir sie am besten auf? Diesmal will ich jedenfalls zusehen. Ich weiß, wo sie mit ihm spazieren geht. Dort stellen wir sie auf. Wir verstecken uns ganz in der Nähe. Wir ziehen den Fall Benji durch, bis sie den Verstand verliert. Was hat die arme kleine Sau dir denn getan? Er gehört ihr. Du bist richtig hinterhältig. Daran ist der Staat schuld. Er muss mehr Jobs für uns schaffen. Genau. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Kaninchen. Das soll wohl ich besorgen, hm? Kauf eins. Woher du es kriegst, ist mir egal. Ich kann doch nicht zu Tesco gehen und ein gefrorenes kaufen. Dann hol dir ein totgefahrenes von der Straße. Oder überfahr ein gefrorenes von Tesco. Das wird nicht einfach. Stimmt. Es ist ein Vollzeitjob. Bist du bereit? Ich bin zu allem bereit. Ich zittere, Pete. Guck doch mal. Was? Da, ich zittere. Dann sitz endlich still. Ich kann nicht. Hast du Donners Gesicht gesehen? Ja, und ich hab sie schreien hören. Der arme kleine Benji hat so kläglich gejault. Wir müssen nicht so rasen. Fahr langsamer. Das geht nicht. Doch. Das können wir uns nicht leisten, Carrie. Wohin fahren wir überhaupt? Ins Moor. Wieso? Weil ich es sage, okay? Ich will nicht ins Moor. Wir fahren aber trotzdem. Dann setzen wir uns auf einen Hügel und chillen aus. Du bist cool drauf, Pete. Cousin Carl ist cool drauf. Ja, ja, ja. Willst du nicht spielen? Jetzt nicht, Carrie. Wieso denn nicht? Dann haben wir etwas zu tun. Später, ja? Jetzt fahr endlich langsamer. Ich kenne die Straßen. Aber der Wagen gehört deinem Bruder. Na und? Sie hat sich aufgeführt wie eine Wahnsinnige. Sie ist total ausgerastet. Ja. Sie hätte nur 2 Sekunden früher nach Hause kommen müssen. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Wieso? Was ist, wenn wir ihn umgebracht haben? Haben wir aber nicht. Sie hat sich direkt um seinen Hals gelegt. Ihrem Gesicht nach war er schwer verletzt. Ist mir egal. Ich fand's toll, Pete. Es war schrecklich, aber ich fand's toll. Ehrlich? Ja. Genau so hatte ich es mir vorgestellt. Wäre es dir lieber gewesen, sie hätte drin gesteckt? Nein. Ganz bestimmt? Ja. Das würdest du nicht toll finden? Was redest du da, Pete? Langsam scheinst du Blut zu lecken. Sei nicht bescheuert. Wollen wir nicht doch spielen? Können wir nicht ein bisschen Spaß haben, Cousin Carl? Na gut, Shirley May, vielleicht können wir... Pass auf! Scheiße, was war das? Ein Motorradfahrer. Habe ich ihn erwischt? Nein, aber er ist umgefallen. Er ist bestimmt verletzt. Nein, ihm ist nichts passiert. Er steht wieder auf. Oh nein. Was ist? Es ist Murph. Er kommt her. Ist euch was passiert? Nein. Das war knapp. Ja, entschuldige, Murph. Ist das dein Wagen? Nein, Murph. Scheiße, sieh dir das an. Ja, hast du ihn geklaut? Nein. Ich dachte nur, weil du so rast. Ich war auf meiner Spur. Sieh dir das an, der ganze Kotflügel ist weg. Alles in Ordnung mit dir, Carrie? Es kostet mich ein Vermögen. Sprichst du nicht mit mir, Carrie? Hallo. Entschuldigung, Murph. Warum rast ihr so? Langsam kommt man doch auch ans Ziel. Ja. Wo wart ihr? Weg. Hat die am Birchie-See? Wir waren einfach nur weg, Murph. Da tummeln sich eine Menge Liebespaare. So? Ja. Das ist echt blöd gelaufen. Es tut mir leid, Murph. Bis dann. Ja, bis dann. Ja, bis dann, Carrie. Tschüss. Was mache ich jetzt bloß? Ach, keine Ahnung. Hättest du ihn bloß erwischt? Alles zensiert. Das sieht man sofort. Guck mal. Es wird abgeblendet, aber man hört noch die Stimmen. Ja, stimmt. Er hat es bestimmt von Blockbuster. Die haben nichts wirklich Versautes. Woher weißt du das? Ich weiß es eben. Ich will das nicht sehen. Nein, nicht abschalten, Carrie. Wieso nicht? Es ist doch lustig. Findest du? Ja. Mann, ist es öde. Da ist Dad. Er ist zurück. Schnell aus, schnell. Du hast die Fernbedienung. Tu was. Was denn? Leg die CD ein. Na gut, reg dich nicht auf. Wir haben nichts zu befürchten. Hallo. Hallo. Oh, hallo Donna. Benji ist tot. Oh nein. Ja, er ist in eine Falle getreten. Wie schrecklich. Ja. Wann ist das passiert? Gestern Abend. Möchtest du einen Tee? Oh, gern. Danke, Colin. Ich war nur mit ihm draußen. Ja, es sind überall Fallen aufgestellt. Er lag einfach da. Zuerst habe ich ihn gar nicht erkannt und dann dachte ich, er schläft. Es war grauenhaft. Das glaube ich. Wirklich grauenhaft. Trink einen Tee, dann fühlst du dich besser. Was ist das für Musik? Oasis. Oh. mir geht's ziemlich mies und ich wollte nicht allein sein. Colin war einfach wunderbar. Ja? Entschuldigt, aber könnten wir vielleicht die Musik abstellen? Das ist das neue Album. Es ist ziemlich laut. Aber wir wollen es hören. Ja. Nimmst du Zucker, Donna? Nein, nein, ich glaube nicht. Was? Kein Zucker? Nein! Sei mir nicht böse, aber ich möchte lieber nach Hause gehen. Was ist denn? Ich brauche etwas Zeit für mich. Trotzdem, danke, Colin. Gut. Wie du meinst, ich bringe dich noch zur Tür. Vielen Dank. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Lachen. Du warst mega cool. Wir sind ein tolles Team. Bestimmt hasst sie uns jetzt. Ja. Ich komme mir so mächtig vor. Ich habe das Gefühl, ich kann alles aussprechen und darf machen, was ich will mit jedem. Das hättest du auch fast. Du hast ihr fast ins Gesicht genommen. Mir war danach. Tut mir so leid für sie. Das ist erst gestern Abend passiert. Sie ist wirklich ein nettes Mädchen. So nett. Furchtbar. Dad. Was ist? Wir möchten gern die CD hören. Sei nicht so gefühllos, Carrie. Aber wir wollen sie nun mal hören. Ich wollte euch gerade erzählen, was passiert ist. Bestimmt habt ihr sie mit eurer Musik vergrault. Was ist das? Die ist brandneu. Das sind Oasis, Mr. Connor. Pete hat keinen CD-Spieler. Ich bezweifle, dass meiner für diesen Radau gerüstet ist. Wie lange wollt ihr hierbleiben? Ich muss noch üben. Kannst du nicht bei der Arbeit üben? Nein, das geht nicht. Donna möchte, dass ich ein paar neue Nummern einstudiere. Sie sagt, sie braucht ein bisschen Musik, damit sie nicht verrückt wird. Ich kann mich nicht auf die Musik konzentrieren. Ich auch nicht. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Soll ich mitkommen? Wenn du willst. Es tut mir leid, Peter, aber ich muss üben. Schon klar. Tschüss, Mr. Connor. Wiedersehen. Warte, Pete. Sag mal, ist das mit euch was Festes? Ich glaube schon. Ich weiß, ich gehe dir ziemlich auf den Wecker, aber du hast immer noch keine Arbeit und er hat auch keine mehr. Lass uns in Ruhe, Dad. Kümmere dich um dein eigenes Leben. Hey, Carrie. Was ist? Warte mal, Carrie. Gehst du mir nach, Murph? Ich hab bloß auf dich gewartet. Warum? Ich wollte mit dir sprechen. Oh. Na komm, lass uns weitergehen. Was hast du gekauft? Lose. Ach, schon mal was gewonnen? Nein. Ihr seid vorgestern ganz schön gerast. Ich weiß. Fast hätte mein letztes Stündlein geschlagen. Es war gerade so lustig. Tut mir leid. Donna Holt wohnt doch am Birchiesee. Ja. Jetzt verstehe ich. Ich war bei ihr. Ach. Ja? Sie hat mich gestern Abend angerufen. Sie ist richtig fertig wegen dem Hund. Ich weiß. Ich habe sie getroffen. Warum hat sie dich angerufen? Wegen der Falle. Sie wollte, dass ich sie mir mal ansehe. Wieso? Sie dachte, ich wüsste vielleicht, woher sie stammt und wer sie aufgestellt haben könnte. Ich wusste es auch. Ich habe sie wiedererkannt. Das freut mich. Ich habe sie wiedererkannt, weil ich sie gemacht habe. Soll das heißen, du hast ihren Hund umgebracht, Murph? Nein. Ist das ein Geständnis? Nein, das ist es nicht, Carrie. Ich habe die Falle gebaut, aber für eine Freundin. Für wen? Für deine Mutter. Vor Jahren. Sie hatte Kaninchen in ihrem Garten. Sie wollte sie fangen. Als du noch klein warst, muss es bei euch oft Kaninchenpastete gegeben haben. Ich muss nach Hause. Ich hatte deine Mutter gern, Carrie. So? Ja, und ich hab dich auch gern. Ich weiß, du kannst mich nicht besonders leiden. Schade. Wir sollten uns mögen. Und wieso, Murph? Ich will dein Freund sein. Nein. Hat dein Vater dir je erzählt, warum wir uns nicht verstehen? Nein. Wir waren mehr als gute Freunde. Wer? Na, deine Mutter und ich. Ich bin mit ihr gegangen. Das ist nicht wahr. Doch, wir waren zusammen. Nein. Doch. Du bist zu jung. Ich bin 30. Damals warst du zu jung. Damals war ich 25, Carrie. Alt genug für sie. Du lügst. Wusstest du das nicht? Ich war nicht der Einzige. Nein? Jedenfalls habe ich damals die Fallen gebaut. Deine Mutter bat mich darum. Und hinterher hat dein Vater alles rausgefunden. Ich höre dir gar nicht mehr zu, Murph. Das solltest du aber. Ich habe deine Mutter nämlich sehr gern gehabt. Sie war gut zu mir. Ich vermisse sie. Aber in dir erkenne ich sie wieder. Wie meinst du das? Ich habe dich beobachtet, Carrie. Auch deinen Streit mit Donna. Das weiß ich schon sehr lange. So bin ich auch dahinter gekommen, wo ihr neulich Abend wart. Schön für dich. Nein, schön für dich. Ich pass auf dich auf. Darum dürfen wir nicht länger Feinde sein. Wir müssen Freunde werden. Was willst du, Murph? Ich verstehe nicht, was du an Pete Williams findest. Du könntest was Besseres haben. Ich gehe nicht mit dir. Warum nicht? Wie die Mutter, so die Tochter. Ach, lass mich in Ruhe. Hey! Hey, lauf doch nicht weg! Ich beobachte dich, Carrie. Ich weiß, was du tust. Ich beobachte dich. Wie lange brauchst du noch? 5 Minuten. Oh, ich glaube, so lange kann ich nicht warten. Sag mal, fehlt dir was? Nein. Hast du geweint? Nein, das sind die Zwiebeln. Jetzt sag schon, Schätzchen, was ist los? Es ist nichts. Aber du hast doch geweint. Ich hatte vorhin einen Streit. Mit Pete? Nein. Mit wem dann? Murph Chapel. Oh. Worüber denn? Er hat Sachen über dich gesagt. Was für Sachen? Über dich und Mom. Er sagt, du bist schuld, dass Mom weggegangen ist. Dieser Murph Chapel taugt nichts. Und dann hat er gesagt, er wäre mit ihr zusammen gewesen. Oh. Ist das wahr, Dad? Ist schon möglich. Ist lange her. Ich wusste nichts davon. Naja, woher auch? Ich dachte, du kannst ihn einfach nicht leiden. Kann ich auch nicht. Macht dich das nicht wütend? Damals war ich wütend. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Du hättest ihm eine Lektion erteilen können. Ja, das hätte ich. Ja, ich hätte mir jemanden suchen müssen, der das für mich erledigt. Sag sowas nicht. Warum nicht? Du kannst auf dich selbst aufpassen. Schlecht. Doch, das kannst du. Ach, das war immer mein Problem. Ich konnte mich nie durchsetzen, nicht mal gegen Kinder. Es gibt ja eine Menge Leute, denen ich gern eine Tracht Prügel verpassen würde. Ja. Ich kann damit leben. Wirklich? Ja. Möchtest du Bohnen zu deinem Omelett? Nein, Schätzchen, sei mir nicht böse, aber ich muss los. Ich habe mich bemüht, rechtzeitig fertig zu sein. Ich weiß, es tut mir wirklich leid. Schon gut, geh nur. Lass meins ruhig kalt werden, bis nachher. Und mach dir keine Sorgen um mich, ich komm schon zurecht. Ich mach mir keine Sorgen. Davon hast du mir noch nie erzählt. Ich wollte nicht. Was hat er gestern gemacht? Nichts Bestimmtes. Aber jedes Mal, wenn ich ihm begegne, macht er mir das Leben schwer. Womit? Er will, dass ich die Beine für ihn breit mache. Reicht dir das nicht? Dann hat er einen an der Waffel. Er ist ein armer Tropf. Das weiß doch jeder hier. Er hat mich sehr traurig gemacht. Na komm. Es tut mir leid, wenn er dich erschreckt hat, aber... Er hat gesehen, wie wir uns geküsst haben, nicht? Was meinst du? Ja, er steht auf dich. Er ist eifersüchtig. Deswegen denkt er sich diese Geschichten mit deiner Mutter aus. Er will dir bloß eins verpassen. Nein, das will er nicht. Dad hat das Gleiche erzählt. Echt? So leicht kann ich das nicht abschütteln, Pete. Was soll ich für dich tun? Ich will, dass du ihm wehtust. Nein. Wieso nicht? Ich hätte ein schlechtes Gefühl dabei. Warum? Darum. Und was soll ich machen? Lass es mit einem Lächeln über dich ergehen, Carrie. Wir haben uns mit Benji schon genug in die Scheiße geritten. Er weiß, dass wir es gewesen sind. Was? Er ist uns auf die Schliche gekommen. Was ist er? Und jetzt zwingt er mich, mit ihm zu gehen. Wie hat er es rausgefunden? Er hat die Falle gebaut. Vor Jahren. Für meine Mutter zum Kaninchen fangen. Jetzt sieht die Sache anders aus, nicht? Ja, allerdings. Sag mir, was wir tun sollen. Wir müssen klug vorgehen. Und was heißt das? Wir dürfen ihm nichts tun. Wir jagen ihm bloß Angst ein. Ich will ihm aber wehtun. Er ist ein zäher Bursche, Carrie. Das bist du auch. Und wie jagen wir ihm Angst ein? Keine Ahnung. Wir könnten ihm einreden, dass jemand hinter ihm her ist. Was macht er so? Manchmal hilft er auf den Feldern aus. Und sonst? Er hat ein Motorrad. Ja, stimmt, die schöne Yamaha. Wir könnten die Bremsen lösen. Was soll das? Gerade war der Killer Country noch zu viel. Ich hasse ihn wie die Pest, Pete. Ist ja gut, ich lass mir was einfallen. Ich kann alles einfädeln. Wie? Ganz einfach, ich gehe mit ihm zum Fluss und lenke ihn ab. Ja, womit? Was meinst du wohl? Na ja. Du kannst dich anschleichen. Überrasche ihn. Und dann? Du kannst mit ihm machen, was du willst. Hauptsache, ich bin glücklich. Dann weiß er, dass ich es gewesen bin. Aber du hast einen Grund. Du darfst dich rächen. Du bist ein Mann und du bist eifersüchtig. Ich denk drüber nach. Du musst es tun, Pete. Shirley May will es. Shirley May gehört ganz dir, Carl. Wirklich? Sie wird es dir beweisen. Wenn du mir hilfst. Tust du es, Pete? Vielleicht. Bitte, Pete. Bitte tu's für mich. Dann mache ich alles, was du willst. Einfach alles. Also gut. Du tust es? Ja. Für mich? Das habe ich doch gesagt. Super. Shirley May hat jetzt Appetit auf ihren kleinen Helfershelfer. Sie hat ihn doch gerade gehabt. Wird es schön, Pete? Werd ich meinen Spaß haben? Ja. Wie viel Spaß? Du wirst schon genug bekommen. Wird es wie Weihnachten? Ja. Und wie dein Geburtstag? Genau, wie alles zusammen. Es wird doch wehtun. Sag, dass es ihm wehtun wird. Carrie. Sag es. Es wird ihm wehtun. Gut. Super. Darf ich duschen? Klar, geh nur. Ich muss mich fertig machen. Ich bin verabredet. Mit Murph? Genau. Carrie? Was? Warum bist du so ruhig? Ich bin nicht ruhig. Doch. Nein, ich habe ein total flaues Gefühl im Bauch. Ich muss ihn bestimmt küssen. Aber du wirkst unheimlich cool. Ja, weil ich glücklich bin. Ich verstehe nicht viel vom Angeln. Das ist gar nicht so leicht. Ich würde es gern mal lernen. Im Sommer gehe ich fast jeden Abend. Vielleicht könntest du mich mal mitnehmen. Möchtest du was trinken, Carrie? Nein, danke. Nachher vielleicht. In Ordnung. Gehst du heute angeln? Ja, am späten Nachmittag. Wir könnten uns um 6 an der Brücke treffen. Und was ist mit Peter? Pete? Ja, bist du nicht mit ihm verabredet? Wir sind nicht mehr zusammen. Nein? Er ist noch ein Junge. Ach ja. Verstehst du, was ich meine? Das mit uns war nur Kinderkram. Ich habe niemandem ein Wort gesagt. Ich auch nicht. Ich habe gehofft, du überlegst es dir. Hab ich, wie du siehst. Und warum? Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Wirklich? Ja. Wir sehen uns nachher. Ist gut, Carrie. Bis später. Klingt hübsch. Oh, hi Donna. Was gibt's? Ich habe mit Jeff gesprochen. Ah ja? Ich bin wirklich froh, dass wir beide, na du weißt schon, einen so guten Draht haben. Ich habe das Gefühl, wir können ehrlich zueinander sein. Ehrlich? Worüber? Alles Mögliche. Ich meine jetzt gerade. Jeff gefällt nicht, wie du spielst. Oh. Er trägt sich mit dem Gedanken, eine Anlage zu kaufen. Aha. Er sagt, er möchte jüngeres Publikum. Ich dachte, er frisst dir aus der Hand, Donna. Ja, wir verstehen uns gut, aber das Hotel gehört ihm. Dann war's das wohl. Ich habe ihn überredet, dich bis Weihnachten zu behalten. Aha. Wir werden renovieren und uns ein neues Image zulegen. Er sagt, wir müssen die Vergangenheit abstreifen. Tja, das neue Jahrtausend. Ja. Wirst du auch entlassen? Nein. Wahrscheinlich gehe ich mit ihm nach Bristol. Er gibt mir die Chance, in ein Hotel einzusteigen. Prima. Das freut mich für dich. Colin, ich hab's versucht. Ich verstehe schon. Ich hoffe, das tut unserer Freundschaft keinen Abbruch. Nein, solange ich hier bin, Donna, werde ich meine Lieder für dich spielen. Du bist wirklich süß. Ja, das finde ich auch. Was ist, Murph? Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Nein, da ist nichts. Ja, du hast recht. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen, wenn ich die Hose unten habe. Nein. Ich bin unheimlich froh, weißt du das? Ich auch. Schön hier, nicht? Mhm, stimmt. Wo bist du mit meiner Mutter gewesen? Ach, mal hier, mal da. Zum Beispiel? Überall eben. Ist dir das peinlich? Ein bisschen. Das braucht es nicht. Ich finde es nicht peinlich. Ich habe noch zu Hause gewohnt und da konnten wir nicht hin. Wir sind in Scheunen gegangen. Wie romantisch. Ja, aber das Wahre war es trotzdem nicht. Sie war oft geknickt. Warum? Sie sagte, sie versteht sich nicht mit deinem Vater. Das hat sie gesagt. Wahrscheinlich weißt du das alles schon. Nein. Einmal waren wir bei euch zu Hause. Sie war sehr nett zu mir. Wo lebt sie jetzt? Rouen. Das ist in Frankreich. Sie ist wieder verheiratet mit einem Geschäftsmann. Er hat ein großes Haus. Warst du schon mal dort? Ich fahre im Sommer hin. Wein, Sonne und Camembert. Mhm. Das ist der Käse, den sie da essen. Wir telefonieren oft. Sie sagt, sie erinnert sich an dich. Was, ehrlich? Sie mochte dich echt gern. Du warst lieb zu ihr. Ja, es war nicht sehr oft. Aber es war schön, sagt sie. Ja, das war's. Du darfst auch lieb zu mir sein, Murph. Möchtest du das denn? Ja, küss mich. Ich hab's schon lange nicht mehr gemacht. Du kannst mich haben. Ja. Dann komm. Na, gefällt dir das? Harry! Jetzt! Oh. Nochmal! Ich kann nicht. Dann lass mich! Hör auf, das reicht! Harry, das reicht! Du bist wirklich gescheit, Colin. Ich bin bloß älter, Donna. Nein, du denkst viel nach und was du sagst, leuchtet immer ein. Mir leider nicht. Wieso nicht? Wenn es mir einleuchten würde und ich in der Lage wäre, mich entsprechend zu verhalten, bräuchte ich mich nicht zu verkriechen. Du verkriechst dich nicht. Doch. Aber das brauchst du nicht. Das sagen alle. Hallo. Oh. Hallo, Carrie. Donna ist zum Essen gekommen. Du siehst genau aus, wie ich mich fühle, Carrie. Sie hat erfahren, was Mervyn passiert ist. Ich bin ein richtiges Nervenwrack. Was meinst du wohl, wie er sich fühlt? Ach, der arme, arme Kerl. Ich hoffe, er wird wieder gesund. Er war so nett, als das mit dem armen Benji passiert ist. Der arme Benji? Ja, und dein Vater war auch sehr nett. Ich stand die letzten Tage völlig neben mir und er war ein echter Freund. Was du nicht sagst. Ja, aber Mervyn tut mir sehr leid. Mir nicht. Was ist denn mit Benji passiert? Das weißt du doch, Carrie. Ach ja, er wurde stranguliert. Richtig. Du hast recht, ich wusste es. Ich glaube, ich muss an die frische Luft. Geht's dir nicht gut? Eigentlich schon nicht. Ich möchte nur gern nach draußen. Ja, ist gut. Danke für den Kaffee, Colin. Keine Ursache, Donna. Wir sehen uns später. Ja, bis dann. Wiedersehen, Carrie. Ja, wiedersehen. Und keine Angst, sie finden raus, wer es getan hat. Meinst du? Ja, ganz bestimmt. Du warst sehr unhöflich zu ihr, Carrie. Gar nicht wahr. Jawohl. Völlig gefühllos. Ich mag sie nicht. Ich konnte sie noch nie leiden. Das ist keine Entschuldigung. Du bist jetzt erwachsen. Ich bin 17. Du bist immer so alt, wie es dir in den Kram passt. Nein. Mal jung und unerfahren und dann wieder erwachsen. Ganz wie es dir nützt. Wo ist Pete? Trabt er heute nicht hinter dir her? Tu nicht so, als würdest du ihn mögen, Ich Dad. Mag ihn auch nicht, aber allmählich weiß ich den Einfluss zu schätzen, den er auf dich ausübt. Wie meinst du das? Ja, du wirkst glücklich, wenn ihr zusammen seid. Meinst du? Also gut, Dad. Pete und ich haben uns vorübergehend getrennt. Oh. Wir waren in letzter Zeit zu viel zusammen. Was fängst du denn jetzt mit den endlosen Tagen an? Keine Ahnung. Hoffentlich hockst du nicht die ganze Zeit hier und bläst Trübsal. Keine Sorge. Ich leide unter der Kälte hier draußen, Carrie. In der Nähe eines größeren Ortes wäre vieles leichter für mich. Wer weiß, was noch alles auf mich zukommt. Mir ist einiges klar geworden. Was denn? Das Haus lässt sich bestimmt zu Geld machen. Davon bin ich fest überzeugt. Nach Weihnachten kann ich nicht mehr im Hotel arbeiten. Wie ich höre, hat Donners junger Freund große Pläne. Spielst du dann wieder im Plum? Ich war heilfroh, dort wegzukommen. Nein, nein. Ich verkaufe das Haus. Du bist jetzt in einem Alter, wo das machbar ist. Carrie, was ist denn los? Das Haus gehört Mom. Nicht nach dem Gesetz. Aber hier waren wir zusammen. Ich weine dieser Zeit keine Träne nach. Aber ich vielleicht. Ja, mag sein. Und ich hätte auch Verständnis dafür, wenn sie sich je bei dir melden würde. Aber wir haben keine Ahnung, wo sie steckt. Warum soll sie weiter an uns kleben? Für mich ist das etwas anderes. Wir können überall hingehen. Du kannst es dir aussuchen. Wenn ich mir die Leute hier ansehe, denke ich, ich traue euch nicht über den Weg. Ich mag euch nicht mal. Und jetzt wurde Murph Chapel halb totgeschlagen und lag die ganze Nacht draußen. Ich finde, es reicht. Dieses Dorf ist unmenschlich. Ich habe genug davon. Du vielleicht. Ich will doch nur, dass du glücklich bist. Wirklich? Ja. Wir fangen noch mal ganz von vorne an. Aber du kannst doch sowieso nicht mehr arbeiten. Das brauche ich gar nicht. Wir kriegen genug Geld für das Haus. Na sag schon, was hast du auf dem Herzen? Ich bin einfach traurig, Dad. Am liebsten möchte ich heulen. Na. Wer wird denn gleich heulen? Hä? Ich hätte es mir denken können. Egal, wie ich es sage, es wird einschlagen wie eine Bombe. Dad. Na komm, lass alles raus. Dad, ich muss dir was sagen. Was denn? Murph Chapel. Du darfst nicht so traurig sein wegen ihm. Das bin ich aber. Dann lass es nicht zu. Ich sag's nur ungern, aber er hat es selbst herausgefordert. Ich würde für diesen Kerl keine Träne vergießen. Die Murph Chapels auf dieser Welt können mir gestohlen bleiben. Aber ich weiß, wer es gewesen ist, Dad. Was? Ja. Woher? Ich weiß es eben. Woher? Weil ich sie angestiftet habe. Ich wollte mich an ihm rächen für alles, was er uns angetan hat. Das glaube ich dir nicht. Es ist wahr. Es tut mir leid, Dad. Wer war's? Pete. Pete? Pete hat ihm das angetan? Aber ich habe ihn dazu überredet. Der Junge ist um ein Haar gestorben. Ich weiß. Du hast ihn angestiftet? Ich wollte dich glücklich machen. Sag mal, bist du wahnsinnig? Du hast selbst gesagt, er hat es herausgefordert, Dad. Das hast du gerade gesagt. Das war nicht so gemeint. Nein? Nein! Sowas würde ich nie jemandem wünschen. Du hast ihn gehasst. Du hast es selbst gesagt. Das war doch nicht so gemeint. Sowas sagt man doch nicht im Ernst. Aber ich hab dir geglaubt. Ich dachte, du wärst ehrlich zu mir. Wegen allem, was er getan hat. Wegen Mom. Oh, er war nicht der einzige, Carrie. Sie hat jeden genommen, den sie kriegen konnte. Als sie mich verließ, hat sie mir nichts mehr bedeutet. Ich habe deine Mutter gehasst. Er hatte mich lange genug gequält. Ich war froh. Nein, du lügst. Ach, es hat ihm Spaß gemacht, mich zu verspotten. Er hoffte, er würde mir wehtun damit. Carrie, aber das konnte er nicht. Ich hab's für dich getan. Nein, das hast du nicht. Doch! Warum? Was hast du dir davon versprochen? Ich weiß nicht. Ich wollte, dass du glücklich bist. Glücklich? Ja. Ich hab auch zugeschlagen. Ganz fest. Damit du glücklich bist. Dad, bitte nimm mich in den Arm, ja? Dad? Nein. Nein, geh weg. Hast du alles genommen? Nur so viel, dass sie nichts merkt. Damit kommen wir irgendwo hin. Oh, der Sonnenuntergang ist der Wahnsinn. Findest du? Wenn ich blinzle, sehe ich lauter Streifen. Das ist die Sonne. Echt? Wenn man in die helle Sonne guckt und dann die Augen zumacht, spielen die Sinne verrückt. Ich dachte, es wäre eine Vorahnung. Eine was? Ein Blick in die Zukunft. Was meinst du? Gitter. Dich würden sie nicht einsperren. Ich könnte Ärger kriegen. Das war nicht meine erste Straftat und ich habe den schlimmsten Teil gemacht. Das stimmt nicht. Doch. Aber ich laufe nicht davon. Ich suche nur nach etwas Neuem. Es kommt mir gerade recht. Vergitterte Fenster sind keine Zukunft. Die Zukunft ist ein weites, offenes Land, wo uns alle am Arsch lecken können. Meer, Berge, soweit unser Blick reicht. Kein Fernsehen? Geh nach Hause, da kannst du genug Fernsehen, jahrelang. Nein, danke. Nachts steht der Himmel voller Sterne und Planeten. Da willst du nie wieder etwas anderes sehen. Wo ist das? Da, wo wir ankommen. Lass uns weiter. Warum hast du es getan? Du wolltest es. Dann hast du mich geliebt? Das muss ich wohl. Sieh mich an. Liebst du mich immer noch? Ich brauche dich. Das ist lieb von dir. Nein. Wie? Ich denke nur vernünftig. Komm jetzt. Du kannst mich ruhig hier sitzen lassen. Das geht nicht. Es macht mir nichts aus. Wir trennen uns. Carrie, wir hängen da zusammen drin. Komm jetzt in die Gänge. Wir werden es nicht schaffen, oder? Kommst du jetzt bitte? Glaubst du, sie finden uns? Wahrscheinlich. Ach, mir ist echt kalt, Pete. Dann beweg dich. Na gut. Wenn du sitzen bleibst, wird es nur schlimmer. Wir müssen raus aus dem Moor. Ich weiß. Dann komm. Ich kann nicht mehr laufen. Du musst. Es ist unsere einzige Chance. Sie schnappen uns trotzdem. Es tut mir leid, Pete. Ich hab dich damit reingezogen. Ja. Es tut mir so leid. Ich wollte es bloß richtig machen. Sonst wäre alles rausgekommen. Kann sein. Bestimmt. Ganz bestimmt. Halt einfach eine Weile den Mund, Carrie. Können wir nicht noch ein bisschen Pause machen? Der Sonnenuntergang ist so schön. Am besten wär's, wenn alles hier zu Ende geht. Mit Musik. Komm, beweg dich. Carl? Ich will jetzt nicht spielen. Aber wir könnten doch ruhig. Nein. Wieso nicht? Du weißt doch, was mit ihnen passiert. Sie verbrennen mit dem Haus, in dem sie sich versteckt haben. Was ist das? Es kommt aus dem Tal. Was ist das? Ein Hubschrauber. Du hast recht. Was macht er hier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das Militär. Er kommt zu uns rüber. Sie suchen nicht nach uns. Sie würden keinen Hubschrauber für uns losschicken. Nein? Nein. Vielleicht doch. Wir fliehen, weil wir es wollen. Nicht, weil wir es müssen. Es tut mir leid, Pete. Wieso? Es tut mir leid. Murph ist tot, oder? Was machen wir jetzt? Wir laufen zu den Bäumen da drüben. Das ist so weit weg. Wir können uns nicht verstecken. Lauf einfach. Pete. Los, Carrie. Sie haben uns entdeckt. Sie fliegen auf uns zu. Dann komm endlich. Es ist zu spät. Ich versuch's. Nein, nicht Pete. Ich lauf jetzt los. Lass mich nicht allein, Pete. Pete, verlass mich nicht. Killer Country. Hörspiel von Graham White. Die Personen und ihre Sprecher waren Carrie, Cosma Schieberhagen, Pete, Fabian Busch, Colin, Ulrich Mattes, Donna, Sascha X, Mervyn, Bernd Gnann. Ton, Daniel Sänger, Schnitt, Christiane Köhler, Regieassistenz, Iris Drögekamp, Regie, Johannes Hertel. Produktion, Südwestrundfunk 2001. Dramaturgie, Ursula Ruppel.